Book 2 81 81 81 Masa lampau 1 Vergangenheit 1 Vergangenheit 1 Menulis Schreiben. Schreiben. Dia menulis sebuah surat. Er schrieb einen Brief. Er schrieb einen Brief. Dan dia menulis sebuah kartu. Und sie schrieb eine Karte. Und sie schrieb eine Karte. Membaca. Lesen. Lesen. Dia membaca sebuah ilustrasi. Er las eine Illustrierte. Er las eine Illustrierte. Dan dia membaca sebuah buku. Und sie las ein Buch. Und sie las ein Buch. Mengambil. Nehmen. Nehmen. Dia mengambil sebatang rokok. Er nahm eine Zigarette. Er nahm eine Zigarette. Dia mengambil sebatang coklat. Sie nahm ein Stück Schokolade. Sie nahm ein Stück Schokolade. Dia, laki-laki, tidak setia. Tapi, dia, perempuan, setia. Er war untreu, aber sie war treu. Er war untreu, aber sie war treu. Dia, laki-laki, pemalas. Tapi, dia, perempuan, rajin. Er war faul, aber sie war fleißig. Er war faul, aber sie war fleißig. Dia laki-laki miskin, tapi dia perempuan kaya. Er war arm, aber sie war reich. Er war arm, aber sie war reich. Dia tidak memiliki uang, melainkan hutang. Er hatte kein Geld, sondern Schulden. Er hatte kein Geld, sondern Schulden. Dia tidak memiliki keberuntungan, melainkan kesialan. Er hatte kein Glück, sondern Pech. Er hatte kein Glück, sondern Pech. Dia tidak memiliki kesuksesan, melainkan ketidaksuksesan. Er hatte keinen Erfolg, sondern Misserfolg. Er hatte keinen Erfolg, sondern Misserfolg. Dia tidak puas, melainkan kecewa. Er war nicht zufrieden, sondern unzufrieden. Er war nicht zufrieden, sondern unzufrieden. Dia tidak sedang berbahagia, melainkan sedih. Er war nicht glücklich, sondern unglücklich. Er war nicht glücklich, sondern unglücklich. Dia bukan orang yang simpatik, melainkan orang yang ramah. Er war nicht sympathisch, sondern unsympathisch. Er war nicht sympathisch, sondern unsympathisch.